den Freund doch nochmal auf den Damm. Denn sein Weib Luise ging an, der mit Kräften erhing. Hey, Gockle Whisky, spül fort seinen Kram. Nimm die Last ihm, die sie ihm nicht nahm. Lüg ihm eine gute Fee, die böse gibt den Fischen im See. Hey du, lass ab Whisky, er hat längst genug. Was du jetzt tust, grenzt schon an Betrug. Hey, hey, Whisky. Weil indem er jede küsst, er nicht mehr er selber ist. Hey, hey, Whisky. Dass er schon schießt, hey, hey, und der Tisch fällt, an dem er sich schießt, hey, hey, zu hoch der Preis, den er bezahlt, denn sein Vergessen scheint total, total. Hey, hey, Phantom Whisky, die Flasche ist leer. Gib den Freund mir, gib ihn wieder her.